genital. Doch ist ihm das Scheißfurz egal. Der Edmund tanzt heimlich im Saal. Der Edmund hat kein Genital. Er drückt sich vor der Damenwahl. Der Edmund hat kein Genital. Und auch das Pissen wird zur Qual. Der Edmund hat kein Genital. Woher schießt der gelbe Strahl? Der Edmund hat kein Genital. Yeah! Der Günther weiß nicht, wer es stahl. Der Edmund hat kein Genital. Er merkte es beim Abendmahl. Der Edmund hat kein Genital. Für seine Frau ist das fatal. Der Edmund hat kein Genital. Dildos sind auch nicht optimal. Der Edmund hat kein Genital. Der Fotzen Fritz, schau wie er flennt. Genital, ja, doch impotent. Das weiß ich und das weißt du, drum wählen wir nicht CDU. Na toll.